Das ist eine Warnung vom großen Meister da oben. Die Furzerei geht ihm auf den Wecker. Nur kleine, aber mit ihr Fee. Ganz kleine, sonst schlägt er den Blitz in die Kerbe.